machen. Denn so wie du mich liebtest, fühlte ich, dass es nicht anders geht. die Luft im Blut, das jetzt nicht gut, bin neben dem Kopf und das fallen wir. I'm gonna go get some more.